Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön, denn da kann man fremde Länder und noch manches andere sehen. Holla hi, holla ho, ho, holla hi, ja, hi, ja, hi, ja, holla ho. Holla hi, holla ho, ho, holla hi, ja, hi, ja, hi, ja, holla ho. In des Bunkers tiefsten Gründen zwischen Kohlen ganz versteckt, kennt der alle faulste Stoker, bis der Obermann ihn weg. Holla hi, holla ho, ho, holla hi, ja, hi, ja, hi, ja, holla ho. Haut ihm von Dassel, dass er in die Kohlen fällt und die heiligen zwölf Apostel für eine Räuberbande hält. Holla hi, holla ho, ho, holla hi, ja, hi, ja, hi, ja, holla ho. Holla hi, holla ho, ho, holla hi, ja, hi, ja, hi, ja, holla ho. Mit der Fleischback schwer beladen, schwankt der Seemann übers Deck. Doch das Fleisch ist voller Maden, läuft ihn schon von selber weg. Holla hi, holla ho, ho, holla hi, ja, hi, ja, hi, ja, holla ho. In der Heimat angekommen, fängt ein neues Leben an. Eine Frau wird sich genommen, Kinder bringt der Weihnachtsmann. Holla hi, holla ho, ho, holla hi, ja, hi, ja, hi, ja, holla ho. Holla hi, holla ho, ho, holla hi, ja, hi, ja, hi, ja, holla ho.